ihr geht raus nach Berlin und Hamburg. Wie Rap nach vorne kommt, das erledigen die Fans. Bonn, Köln, Bremen, Kiel, Dortmund und Frankfurt. Wie Rap nach vorne kommt, das erledigen die Fans. Mainz, München, Leipzig und Stuttgart. Wie Rap nach vorne kommt, das erledigen die Fans. Egal ob Gangster erschossen oder Student im Rucksack. Wie Rap nach vorne kommt, das erledigen die Fans. Das hier geht raus an die Typen in Grün, ta-ta-ti-ta-ta. An jeden Bulle, der jetzt denkt, ich würde Züge malen. Gruß in die Küche der Gerüchte, viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr wisst, dass das alles nur Fassade ist. Und rote Züge gibt es sowieso zu viele. Dabei ein Gruß am Welten, meine erste große Liebe. Und an alle Mädels, viele hab ich bestimmt enttäuscht. Ich hab's mir anders überlegt, ich will ein Kind von euch. An alle Majors, ihr bekommt die Unterschrift direkt auf euer Haus, groß, bunt und mit Trips. Ein Kuss für die Hater, ich melde mich bei Bedarf und ein Dank an Grüntee, ich trink 4 Liter am Tag. Das hier geht raus an meine Jungs, meine Crew. Pit, FN, Susch, Fisch, Förb, Matratsch, Dave, Luke, Rambo, Kowalski, Raffmann, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Klaus, Kla